Hallo und herzlich willkommen zu Näher betrachtet, der Sendung, die genau hinguckt, von Radio Düsselwelle. Heute mit dem Thema Fehler und zwei Gästen dazu. Nach der Musik geht es weiter. Viel Spaß dabei und bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Näher betrachtet von Radio Düsselwelle. Mein Name ist Stefanie Berkay und wir sprechen heute über das Thema Fehler. Dazu habe ich mir ausgepickt den Olli Pistel und seinen Gatten, den André Pistel. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Erzählt doch bitte zuerst einmal kurz und zusammenfassend, welcher beruflichen Tätigkeit ihr nachgeht. Wer möchte zuerst? André, oder? Ich fange an. Okay. Ja, ich arbeite als kaufmännischer Angestellter in einem Büro und bin für Planung und Abrechnung, Angebotserstellung und so weiter zuständig. Und nebenberuflich arbeite ich als Fitnesstrainer und gebe verschiedene Fitnesskurse. Mhm. Olli? Also ich bin gelernter Friseur und arbeite bei einem Friseurgroßhandel und hauptberuflich arbeite ich selbstständig als mobiler Friseur. Mhm. Ihr seid ja beide in sehr verantwortungsvollen Positionen tätig, beziehungsweise ihr beide eigentlich auch selbstständig unterwegs. Es hat sicher lange gedauert und viel Kraft, Mut und Energie gekostet, dorthin zu kommen, wo ihr jetzt seid. Erinnert ihr euch, inwiefern euch das Thema Fehler zu Beginn eurer Ausbildung oder Berufspraxis begleitet hat und begegnet ist? Also will heißen, wisst ihr noch, welche Fehler euch damals am häufigsten begegnet sind und am meisten geärgert haben? Also der größte Fehler, der mir einfällt, wenn ich an meine Berufsausbildung zurückdenke, ist, dass ich für die Schule nicht viel getan habe. Mhm. Das war mit meinen Kollegen und meinen Vorgesetzten hatte ich eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis und bin super klargekommen. Meine schulische Leistung war immer ziemlich schlecht. Und ich würde sagen, das war eigentlich der größte Fehler, den ich gemacht habe, weil ich hätte schulisch da mehr erreichen können. Okay. Also meinst du, dass sich das auch auf deine weitere Berufspraxis ausgewirkt hat? Auf meine weitere Berufspraxis hat sich das eigentlich nicht ausgewirkt, weil ich im Betrieb, in der ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich schon, glaube ich, einen guten Job gemacht und habe auch alles gegeben. Mhm. Schulisch, weil man sich auch einige selber erarbeiten musste und man in der Klasse halt zusammengearbeitet hat, war einfach nicht mehr meine Welt. Und deswegen glaube ich, dass das ein Fehler war, wo ich vielleicht jetzt mit dem Wissensstand, den ich heute habe, vielleicht einfach hätte mehr machen können. Mhm. Ich glaube, das geht vielen auch so grundsätzlich mit der Schulzeit, ne? Also nicht nur in der Berufsschule. Dass man, ich für meinen Teil auch, wenn ich darauf zurückblicke, denke ich mir auch, meine Güte, hättest du manchmal hier und da den Hintern mehr hochgekriegt, dann hättest du auch wirklich mehr raushauen können, weil die schulischen Leistungen, die man so erbringt in der Zeit oder die ich auch selber erbracht habe, würde ich sagen, die passen nicht unbedingt zu dem, was ich hätte erreichen können, eventuell. Gut, ist natürlich leicht, das jetzt zu sagen, ne? Ja, Olli, wie sieht es denn bei dir aus in dem Punkt? Du hast ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass, also jetzt bevor wir das Interview angefangen haben, dass du eigentlich dich nicht so wirklich an Fehler erinnern kannst. Ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, dass ich irgendwie einen Haarschnitt total verkackt habe oder eine Haarfarbe. Ich hatte halt immer, sag ich mal, eine gute Chefin gehabt, die mir immer Anweisungen gegeben hat und die ich immer fragen konnte, wenn ich irgendwas nicht wusste. Mhm. Nichts, wo ich mir jetzt explizit irgendwie einfällt, dass ich das falsch gemacht habe oder worüber ich mich geärgert habe, dass ich es falsch gemacht habe. Also hast du quasi deinen Fehler mit dir selber ausgemacht, wenn da mal was gewesen ist, wo du gedacht hast, das hätte ich besser machen können. Also du hast keinen auf den Deckel gekriegt, sozusagen. Nee, das nicht. Mhm. Hast du mal in deiner Ausbildung richtig einen auf den Deckel gekriegt? Richtig auf den Deckel nicht. Mir wurde aber nahegelegt, dass ich mich für die Schule halt mehr einsetzen sollte, okay, weil mein Zeugnis nicht so gut war. Mhm. Aber dass meine Leistung im Betrieb nicht gestimmt hat, das war nicht der Fall. Mhm. Super. Ich glaube, ich habe mir die falschen Gäste ausgesucht, weil die beiden sind irgendwie total immakulat. Man kann da überhaupt gar nicht wirklich rangehen und bohren. Klar, kann ich bohren, aber es kommt irgendwie nicht raus. Ihr habt alles richtig gemacht anscheinend, ne? Ja, im Betrieb muss man halt gucken, dass man abliefert und dass man leistet. Und wenn das der Fall ist, dann sind die Chefs zufrieden und das ist das, was zählt. Und so macht man einen guten Job. Mhm. Und dann entwickelt man sich und kommt weiter und kommt voran. Okay, bevor wir weitermachen, noch eine kleine musikalische Pause und dann hören wir uns mal an, was die beiden uns noch zu erzählen haben. Bis gleich. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all. I figured it made sense. was a fool, playing by the rules. The gods made through a dice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide the likes of me are fine. It makes you feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. Quit till I'm a star on Broadway. Radio Düsselwelle, Sendung näher betrachtet. Mein Name ist Stefanie Berkay. Ich habe heute zu Gast Olli Pistel und André Pistel zum Thema Fehler. Und wir schauen uns jetzt an, wie es weitergeht bei den beiden. Wie ist das jetzt im Verhältnis zu eurem Fehlerverhalten, wenn dann mal was gewesen sein sollte, während eurer Ausbildungszeit? Wie hat sich denn euer Umgang mit eigenen Fehlern mit der Zeit und bis heute verändert? Und könnt ihr von euch behaupten, ja mittlerweile noch weniger Fehler auf beruflicher Ebene zu machen, selbst wenn die Verantwortung wächst, eine Beförderung ansteht, neue Trends zu berücksichtigen sind, zum Beispiel wie jetzt bei dir, Olli, wenn du hast ja ständig irgendwie neue Trends, die du verfolgen musst und wo die Leute dann fragen, kannst du mir die Haare so schneiden, kannst du mir die so färben? Wie ist das da mit Fehlern? Bei mir ist es so mit den Fehlern dann, also ich versuche die Fehler erst gar nicht zu machen, da ich gute Freunde habe, bei denen ich erstmal rumtesten kann. Dementsprechend kann ich meinen Kunden dann das vernünftige Ergebnis bieten. Ach so, das sind deine Versuchskaninchen. Genau. Okay, gut, dass ich das weiß. Sehr schön. Und wie ist das bei dir heute? Ich meine, du hast ja jetzt auch eine ganze Menge mehr Verantwortung als früher. Hast ja teilweise auch Leute, die du schon einweisen musst, ne? Also ja. Macht man da auch mal Fehler oder ist es einfach alles mittlerweile schon... Ich mache natürlich auch Fehler und versuche die Fehler dann relativ schnell zu korrigieren und versuche auch nicht jetzt jeden Tag, aber ich versuche immer mir selber den Spiegel vorzuhalten. Habe ich alles richtig gemacht? Bin ich mit den Leuten richtig umgegangen? Mhm. Weil nur so, finde ich, kann man sich selbst entwickeln und sich selbst weiterentwickeln und auch die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, können sich dann weiterentwickeln. Mhm. Und das ist immer das Wichtigste, was im Beruf halt zählt. Also, dass man sich selbst entwickelt, dass man sich mit den Leuten entwickelt und dass man die Firma quasi weiterentwickelt, in der man tätig ist oder ob es auch selbstständig ist, je nachdem. Mhm. Das ist das Wichtigste, dass man immer sich selbst in den Spiegel vorhält und sagt, habe ich alles richtig gemacht? Natürlich sollte man nicht zu stark an sich zweifeln, aber halt einfach versuchen, das Beste zu machen, was man erreichen kann. Ja, wahrscheinlich ist es ja auch so, je nachdem, wie unsicher man ist, dann kann es ja auch vorkommen, dass man deswegen Fehler macht, ne? Weil man vielleicht an sich zweifelt, obwohl da im Endeffekt das Können und das Wissen schon ist. Ne? Aber das kann ja auch passieren. Ne? Ja. Ihr seid ja jetzt beide in euren Jobs keine Anfänger mehr. Und wie ist das, wenn ihr Leute habt, die ihr einarbeitet oder mit denen ihr zusammenarbeitet, die noch ein bisschen so, also Frischfleisch quasi auf dem Gebiet sind? Wie geht ihr mit denen um, wenn die Fehler machen? Also wenn Leute zu mir kommen, die ich einarbeiten soll, dann sage ich den Leuten immer schon zu Beginn, die können mir jede Frage stellen, ich bin für alle Fragen offen und die sollen lieber zweimal mehr fragen als einmal zu wenig. Und so merze ich, glaube ich, schon relativ viele Fehler aus, weil die Leute sich, glaube ich, sicher fühlen. Ich behaupte das jetzt einfach mal so. Mhm. Aber ich sage den Leuten, Fehler passieren und macht einfach nach bestem Wissen und Gewissen, ne, versucht ihr den Job zu machen. Und wenn ihr Fragen habt, stellt die jederzeit und immer wieder. Und auch wenn es 2-3 Mal ist, Hauptsache, wir kriegen das gemeinsam alles wieder hin. Ja, Olli. Wie sieht es denn da bei dir aus? Bist du eher gechillt oder bist du streng? Ich bin eigentlich eher gechillt. Mhm. Also Fehler sind eigentlich dafür da, um gemacht zu werden. Und ich finde einfach, jeder hat sein eigenes Tempo, irgendwas zu lernen. Und ich bin da eigentlich immer sehr geduldig. Mhm. Finde ich gut. Da gibt es nämlich, was ich so erlebt habe, auch bei anderen oft höre, ist wirklich, dass die Vorgesetzten extrem ungnädig sind oft und dass die wirklich keine Geduld haben mit den Leuten und verlangen, dass man die ins kalte Wasser wirft und dann jetzt schwimm mal. Ne? Aber es ist auch so, wenn die Leute einmal einen Fehler gemacht haben, man sagt den Leuten, das war falsch, dann passiert dieser Fehler aber auch nicht nochmal. Mhm. Also oft ist es so, einmal der Fehler, ist der Fehler einmal passiert, dann passiert er nicht ein zweites Mal. Das ist oft der Fall. Nicht immer natürlich. Ich habe auch schon Fälle gehabt, wo das nicht so war. Aber das ist halt der normale Fall. So viel dazu. Jetzt erstmal noch etwas Musik und dann geht's bei uns weiter. Bis gleich. Easy, that ain't right. She's a real Radio Düsselwelle hier mit der Sendung Näher betrachtet. Am Mikrofon Stefanie Berkey. Heute mit dem Thema Fehler. Und dazu habe ich Gäste eingeladen, André und Olli Pistel. Und wir steigen jetzt auch gleich wieder ein. Noch eine Frage speziell für André. Du sitzt in deiner Firma neuerdings mit im Betriebsrat. Hast du das Gefühl, mehr aufpassen zu müssen als vorher, damit du keine Fehler machst, weil die Verantwortung eine größere ist als vorher? Oder ist das irgendwie gleich geblieben? In meiner Situation hat sich eigentlich nichts geändert. Ich versuche, so wenig Fehler wie möglich zu machen und versuche halt jetzt für die Leute dann da zu sein. Und das hat eigentlich nichts mit meiner Arbeitsleistung zu tun. Ich bin einfach jetzt in der Position, wo ich die Leute unterstütze, die in der Firma ein Problem haben. Und für die Leute bin ich dann da, wenn das dann benötigt wird. Speziell für Olli, da du dein eigener Herr bist, hast du faktisch niemanden, der dir über die Schulter schaut. Gehst du in dem Fall mit deinen eigenen Fehlern lässiger um und wie gehen deine Kunden mit dir um, wenn mal etwas schief geht? Also ich sag mal, mit mir selber umgehen, also ich schimpfe mich jetzt nicht selber, wenn ich einen Fehler mache. Da, ich finde einfach, als Friseur macht man jetzt, kann man nicht so gravierende Fehler machen. Es sind so Situationen schon vorgekommen, wo meine Farbe nicht richtig gedeckt hat oder ich einen Zipfel vergessen habe abzuschneiden oder ähnliches. Aber da sind die Kunden eigentlich sehr human. Die sind immer noch sehr dankbar dafür, dass ich komme und sie verschöner. Aber es kommt nicht so oft vor, dass ich irgendwas vergesse oder so. Also wenn es, dann sind es so chemische Sachen oder irgendwas. Weil man ja auch nicht immer wissen kann. Wir nehmen die Haare an. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Aber weil man ja nicht immer wissen kann, wie reagiert das Haar auf die Farbe oder auf die Mischung, wenn da schon Farbe vorher drauf war. Und ich meine, ich habe das ja auch schon alles gesehen. Also, dass sie dann teilweise grün wurde oder bläulich schimmernd oder irgendwie sowas. Aber es ist auch irgendwie ganz spannend, finde ich. Für dich auch als Friseur, ne? Ja. Welches Fazit zieht ihr aus dem, was ihr in puncto Fehlern erfahren oder erlebt habt und wie würdet ihr dieses zusammenfassen? So wie ich es eben schon gesagt habe, Fehler müssen auch passieren, damit man sich weiterentwickelt und damit man auch neue Richtungen einschlagen kann. Und wichtig ist, dass man sich den Fehlern, dass man nicht die Augen davor verschließt, sondern dass man bewusst auf die Fehler schaut und dann schaut, was kann ich tun, damit dieser Fehler nicht mehr passiert? Und wenn man mit dem Bewusstsein da rangeht, kann man sich eigentlich nur positiv entwickeln und weiterkommen. Und so gehe ich eigentlich mit den Fehlern, die ich selber mache, um. Und das hat mir bisher nur Positives beschert. Und dadurch, finde ich, habe ich einiges geschafft und habe einiges auch erreicht. Und habe auch ein gutes Verhältnis zu meinen Kollegen, weil die wissen, wenn der André einen Fehler macht, dann steht er dazu und dann versucht er das zu korrigieren und dann passiert das auch eigentlich hoffentlich nicht nochmal. Ollis Fazit heben wir uns für den Schluss auf. Wir machen noch mal eine kleine musikalische Unterbrechung und sind gleich wieder für euch da. Another savior, always looking but you never find, never find. Waking up from another night gone, always looking but you never find, never find. Going downtown, you know where you're going. Throw your top down like you know where you're going. Tell me one thing, do you like where you're going? Running for the red lights. Who do you think you are? I'm telling the truth now. We're all born naked and the rest is true. that you love me and that you always will. Oh, you begged me to keep you in that house on the hill, looking out for love. Big, big love. You guys are great. Thanks. Zurück bei Radio Düsselwelle mit der Sendung Näher betrachtet. Mein Name ist immer noch Stefanie Berkay. Im Studio zu Gast heute immer noch André Pistel und sein Gatte Olli Pistel zum Thema Fehler. Und wir machen jetzt auch direkt weiter, beziehungsweise gehen in die letzte Runde. Olli, wie ist das für dich? Welches Fazit ziehst du aus dem, was du in puncto Fehlern so erfahren hast? Also wie gehst du damit um generell? Wie würdest du das zusammenfassen? Ich lerne daraus. Also der Fehler, den ich sehe, der gemacht wird, ist natürlich auch irgendwo so ein Punkt, wo ich sage, den Fehler will ich nicht machen. Mhm. Und, also du lernst quasi aus den Fehlern der anderen. Ich lerne ja aus den Fehlern der anderen, aber auch aus meinen eigenen Fehlern. Mhm. Versuche natürlich irgendwo diese Fehler nicht nochmal zu machen. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Das ist die Special Edition. Da habe ich mir überlegt, halt, nur damit die Hörer noch so ein bisschen wissen, mit wem sie es zu tun haben, weil das sagt viel über die Persönlichkeit aus, finde ich. Wenn ihr mir einen, zwei oder auch drei Personen, Charaktere, wie auch immer nennt, egal ob fiktiv oder real, der euch, die euch gefällt oder mit denen ihr gerne mal die Plätze tauschen würdet oder die euch einfach Freude machen, wie auch immer, irgendwas und warum? Warum nennt ihr diese Person oder diesen Charakter? Also mir fällt spontan niemand ein, mit dem ich tauschen wollen würde, weil irgendwie, das muss ja auch meine Geschichte sein, deswegen ist ein Tausch für mich relativ schwierig, aber ich finde es beneidenswert, wenn Leute etwas erreicht haben, was ich nicht schaffe oder nicht schaffen kann, wie zum Beispiel ein Traumjob wäre ein Musical-Darsteller gewesen und ich würde, glaube ich, gerne mal so einen Abend damit tauschen, einfach um zu schauen, wie fühlt sich das an, so eine Show gegeben zu haben, auf der Bühne gesungen und getanzt zu haben und die Leute applaudieren einem dann. Also dieses Gefühl würde ich gerne kennenlernen, aber das wird halt nie passieren und das ist das Einzige, was mir einfallen würde. Das ist jetzt kein einzelner Name, der mir einfällt, aber einfach mit jemandem, der diesen Beruf Musical-Darsteller jeden Tag lebt, also der als Musical-Darsteller arbeitet, mit so jemandem zu tauschen, das wäre mal für einen Tag, wäre das bestimmt toll, diese Erfahrung einfach zu haben. Ich glaube, wenn ich das machen würde, ich hätte irgendwie ein bisschen Angst, dass wenn ich dann wieder zurückkomme in meine eigene Welt, dass ich mich dann irgendwie so ein bisschen leer fühle. Ja, das könnte natürlich passieren, aber wenn das so toll ist, dass man sich denkt... Vielleicht weißt du auch einfach, okay, so viel hat mir das gar nicht gegeben. Das kann natürlich auch sein. Und das froh, kann wiederum froh, ja genau. Da kann man froh wieder sein. Bei dir zu sein. Ja, und dann hat man wenigstens seine Neugier gestillt, ne? Genau. So ein bisschen. Und seine Sehnsucht auch, ein Stück weit. Mhm. Olli, wie sieht's bei dir aus? Hast du ein, zwei oder drei Charaktere oder Persönlichkeiten, Figuren, was auch immer, wo du sagen würdest, die finde ich toll, den finde ich toll, und den würde ich gerne mal mittauschen, würde ich gerne mal gucken, wie lebt der und wie fühlt sich das an, so wie André das gerade gesagt hat. Hast du da jemanden? Ja, also was heißt tauschen? Also jetzt, ich würde jetzt nicht unbedingt tauschen, aber es sind halt alles nur so fiktive Charaktere, wo ich sagen würde, weil ich totaler Disney-Fan bin und jetzt zum Beispiel Tinkerbell ist halt, ich glaube, da gefällt mir der Charakter einfach sehr, weil Tinker ist ja eine Tinkerfee, die auch handwerklich begabt ist. Vielleicht ist es das, was mich dazu bewegt hat, den Charakter zu wählen. Ich glaube, das Leben, was sie hat, ist halt ein bisschen einfacher als unser Leben. Also es gibt, glaube ich, weniger Sorgen. Sie ist zwar eine Tinkerfee, hat ihren Job, aber es ist nichts, was mit Geld zu tun hat oder... Man fliegt einfach irgendwo hin, man hat Flügel und kann sich frei bewegen, ohne großartige Sorgen. Und klar hatte da ihre Abenteuer, die sie hat, aber es ist halt irgendwie alles einfacher, infantiler und... Mit weniger Druck. Genau. Sie braucht auch kein Handy, um Termine zu machen. Fliegt einfach hin, wo sie gerade Bock hat. Genau. Ist das die Einzige oder fällt dir noch jemand ein? Ob es Tinkerbell ist oder ob es Peter Pan ist, der quasi mit zu der Geschichte gehört, der einfach nicht altert. Klar ist das Thema auch schön, nicht zu altern, weil das Leben einfach schön ist und man Ewigkeiten weitermachen könnte. Mhm. Ui. Alles klar, dann sind wir soweit am Ende, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, dass es den Hörern gefallen hat und ich hoffe, ihr zwei hattet auch ein bisschen Spaß, auch wenn sowas natürlich nicht immer einfach zu beantworten ist, gerade wenn es um das Thema Fehler geht, ne? Ja, danke, dass wir hier sein durften. Ja, gerne, sehr gerne. Und ich hoffe, dass wir irgendwann vielleicht nächstes Jahr nochmal sowas in der Richtung machen. In dem anderen Studio. Und dass ihr beide vielleicht dann nochmal dabei seid. Eventuell André zumindest, weil ich glaube, Olli hat es nicht so Spaß gemacht. Das müssen wir jetzt einfach mal erwähnt haben. Okay, gut. Dann wollen wir das Ganze beenden. Das war eine Produktion der Düsselwelle. Am Mikro Stefanie Berkay. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr schaltet ein, wenn unsere nächste Sendung kommt mit dem Thema Fehler. Der zweite Teil, und zwar läuft dieser am 31. Oktober, ebenfalls um 20 Uhr. Und der dritte Teil dieser Thematik läuft am 11.11., ebenfalls um 20 Uhr. Bis dahin, alles Liebe, viel Spaß und tschüss. Tschüss. Tschüss. She don't know. She want neo soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive your cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan. Cause you was quick to learn and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my way. And the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna throw a lot of love up behind my lover's back. I sit and watch it the roof stand where I'm at. My secrets mine. I push my seat in her bush for life. It's gonna work because I'm pushing it right. If Mary dropped my baby girl tonight, I would name her Rock and Roll. Cadillac needs space to roam. Where we hit a fall, she don't know. With a pro shake, rattle, roll, and I'm a goddamn rolling stone. I don't beg, I can hold my own. I don't break, I can hold the throne. And it's weighing a ton, and I'm a son of a gun. My code name is the only one, and Black Gold is bad. These streets, he done ran ever since when the game began. I never played a fool. Matter of fact, I've been keeping it cool. Since money been changing hands, and I'm left to shine. The legacy I leave behind, be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. And the world finna know my name. From no rich man, stylistic compositions, cause she don't take no pill. You'll be keeping my legend alive. I push my seat in her bush for life. It's gonna work because I'm pushing it right. If Mary dropped my baby girl tonight, I would name her Rock and Roll. Oh, break it down, break it down. Push my seat somewhere deep in her chest. I push it naked cause I'm taking my test. Delivering Mary, it don't matter the sex. I'm gonna name it Rock and Roll. I push my seat in her bush for life. It's gonna work because I'm pushing it right. If Mary drops my baby girl tonight, I would then stepping out with my baby, can't go wrong, cause I'm in right. It's for sure, not for maybe, that I'm all dressed up tonight. Stepping out with my honey, can't be bad, feels so good. Never felt quite so sunny, and I keep on knocking wood. There'll be smooth sailing, cause I'm trimming my sails, with my top hat, my white tie, and my tails. Stepping out with my baby, can't go wrong cause I'm in right. Ask me when will that day be, big day maybe tonight. If I seem to scintillate, it's because I've got a date. A date with a package of the good things that come with love. You don't need to ask me, I won't waste your time. But if you should ask me why I feel so fine, go, baby. There be smooth sailing cause I'm trimming my sail, with my top hat and my white tie and my tail. Stepping out with my baby, can't go wrong cause I'm in right. Ask me when will that day be, a big day maybe. Thank you.